Mutter, Mutter! Wie? Noch schlägt dieses Herz? Noch nicht vernichtet? Zu neuen Qualen erwacht? Oh, das ist hart, sehr hart. Mir bitterer als dir tut. Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ah, sieh da, hier ist das schöne Fräuleinbild noch. Du Tochter der nächtlichen Königin! Nächtliche Königin? Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Oh, meine Mutter! Oh, Wonne! Dein Name? Papageno. Papageno. Ich erinnere mich, den Namen oft gehört zu haben. Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter? Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Oh, ich bin es. Das will ich gleich erkennen. Die Augen schwarz? Richtig, schwarz. Die Lippen rot? Richtig, rot. Blonde Haare? Blonde Haare! Erlaube mir? Ja, ich bin's. Wie kam es in deine Hände? Dir das zu erzählen wäre zu weitläufig. Ich kam heute früh, wie gewöhnlich, zu deiner Mutter Palast mit meiner Lieferung. Lieferung? Ja, ich liefere deiner Mutter und ihren Jungfrauen doch schon seit vielen Jahren alle die schönen Vögel in den Palast. Eben als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe. Liebe? Er liebt mich also. Diese große Liebe zu dir war der Peitschenstreich, um unsere Füße in schnellen Gang zu bringen. Nun sind wir hier, dir tausend schöne und angenehme Sachen zu sagen, dich in unsere Arme zu nehmen und, wenn es möglich ist, ebenso schnell, wo nicht schneller als hierher, in den Palast deiner Mutter zu eilen. So haben wir keine Minute zu versäumen. Und diese Zeit kommt Sarastro gewöhnlich von der Jagd zurück. Sarastro ist also nicht zu Hause? Ha, da haben wir gewonnenes Spiel. Komm, schönes Fräuleinbild. Du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling erblickst. Wohl denn, es sei gewagt. Aber wenn dies ein Fallstück wäre, wenn dieser nun ein böser Geist von Sarastros Gefolge wäre. Ich? Ein böser Geist? Wo denkt ihr hin, Fräuleinbild? Ich bin der beste Geist von der Welt. Freund, vergib. Vergib, wenn ich dich beleidigte. Du hast ein gefühlvolles Herz. Freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das alles? Ich möchte mir oft alle meine Federn ausrupfen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dir's vermutest. Wenn es nur bald schickte.